Es hat doch keinen Sinn, sträube dich nicht, sei seine Dienerin, fürchte dich nicht, gib dich ganz einfach ihm, freue dich, Freude blind, wenn diese Nacht alle Nächte widerstanden und ich suchte ohne dich mein Glück. Aber als die letzten zwei verschwanden, wusste ich, nun gibt es kein Zurück. Jede Nacht erfüllt sich unser Schicksal, darum sind wir beide hier. Die Zeit gehört nur uns und ich gehöre dir. Und reich dir die Hände, zu allem, was noch kommt, bereit. Tu, was du willst mit mir, ich lass es geschehen, ich geh bis zum Ende, trage mich zurück ins Leben, als ob das Leben endlos wär. Und ich will dir des Lebens Elixier. Die Zeit gehört nur uns und ich gehöre dir. Glücklich und traumerfüllt, so steh ich vor dir und reich dir die Hände, zu allem, was noch kommt, bereit. Tu, was du willst mit mir, ich lass es geschehen, ich geh bis zum Ende, trage mich zurück ins Leben, als ob das Leben endlos wär. Und ich will dir alles geben, ich schenke mich dir ganz her. Du hast mir klar gemacht, was es alles im Leben. Ich will dir